und Kevin führen mal wieder die Ungeheuer an der Nase herum. Kevin, pass auf! Schluss jetzt! Du hast genug gespielt, Kamigami. Es ist Zeit zum Essen. Ich hab verstanden, Grammy. Ich komm sofort. Das nächste Mal stelle ich mir vor, dass sie alle Skelette sind. Warum nicht? Nichts kann uns daran hindern. Und dann werden Gummibären und Menschen Seite an Seite kämpfen, wie in alten Zeiten. Wir werden die größten Ritter der Welt sein. Wie schön, echte Ritter. Sir Kevin und Sir Cubby. Ach, sprechen wir nicht mehr darüber. Was ist los? Na, sag schon. König Gregor wird dich eines Tages zum Ritter schlagen. Aber wir haben keinen Gummibärkönig, der mich zum Ritter schlagen könnte. Darum werde ich nie Sir Cubby sein. Zur gleichen Zeit auf der Burg des bösen Herzogs Ixhorn. Wie ist es? Haben eure Ixhornigkeit schon einen Plan entwickelt, wie sie Dunwin einnehmen können? Ich hab dir doch mal gesagt, dass Musik mir beim Nachdenken hilft. Kannst du dich daran erinnern? Oh ja, ich erinnere mich, eure Geschmacklosigkeit. Aber das ist keine Musik! Da kommt ein Schiff, getragen von einem großen Ballon, über die Burg geflogen. Was ist das denn? Damit kann ich meine Probleme lösen und endlich Dunwin zerstören. Wache, holt das Ding runter! Beeilt euch schon, ihr Schlappschwänze! Und holt mir das Ding her! Und das Schiff wird getroffen. Krachen stürzt es in die Bäume. Cubby und Kevin eilen zu Hilfe. Was ist das? Wer auch immer ist in Schwierigkeiten. Vorwärts, Ritter! Kevin, das ist doch ein Gummibär. Oh, er ist nur ein wenig durcheinander. Aber sonst ist alles in Ordnung. Aber wo ist er hergekommen, Sammy? Er wird jetzt wach. Na, endlich! Ich hab's geschafft! Ich bin da! Wo, bitteschön? Na, hier, im Gummibärtal, in der großen Siedlung mit Hunderten von Bären. Der ist immer noch benommen. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Chummy Gummy. Ist das ein schöner Hut? Hallo, Jungs! Ihr könnt mir sicher sagen, was hier so am Samstagabend los ist, was man so unternehmen kann. Was? Meinst du vielleicht baden oder so? Ich hab nie gewusst, dass Gummibären so schön sein können. Ihr wisst ja gar nicht, wie lange ich davon geträumt habe. Wie ich mir immer und immer wieder vorgestellt habe, so viele Gummibärgesichter zu sehen. Oh, ein Mensch! Hab keine Angst. Kevin ist mein bester Freund. Wir bekämpfen zusammen die Ungeheuer. Das verstehe ich nicht. Ich würde niemals einem Menschen im Kampf trauen. Wo kommst du eigentlich her? Von Gummibärbach. Wohnen in Gummibärbach immer noch Gummibachbären? Nicht mehr. Ich bin der letzte Bewohner von Gummibärbach. Das sieht aber sehr verlassen hier aus. Wo sind sie denn alle? Alle Gummibären, die es gibt, sind hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, hier wäre eine große Gummibärsiedlung, in der Hunderte von Gummibären leben. Es ist nicht so. Leider. Die meisten sind schon vor Jahrhunderten weggesiegelt. Was hab ich mich bemüht, hierher zu kommen? Und jetzt sind sie alle woanders. Na dann? Dann muss ich mich um mein Luftschiff kümmern. Das sieht ja gar nicht so schlimm aus. Wir kriegen Schwierigkeiten. Das nehme ich an, Kleinchen. Diese Ratten haben nämlich gewagt, mich anzuschrecken. Ich mache es schrecklich. Es ist nämlich nichts wert zu erraten, warum Ixhorn hierher kommt. Ich werde ihn am besten ablenken. Warte, ich mach das. Kevin nimmt einen großen Schluck von dem Stärkungstrank, springt mit einem Satz auf einen Baum und zieht das Schiff hoch hinauf in die Baumkronen. Keinen Moment zu früh. Dieses verdammte fliegende Boot muss doch hier irgendwo herumliegen. Guck doch, wo du hinkriegst, du armseliges Ungeheuer. Ich bitte demütig um Entschuldigung, eure Verdrießlichkeit. Sie sind weg. Oh, das hätte ich wirklich nicht von dir gedacht. Vielen Dank. Ich hab dir doch gesagt, dass er ein toller Kerl ist. Sieh an, das Zimmer muss einem berühmten Krieger gehören. Nein, das Zimmer gehört mir. Sieh dir das hier an. Die hat Grati für mich gemacht. Gute Arbeit. Sir Plummy. Weißt du, dass Sir Plummy, als er ein kleiner Junge war, hier in diesem Tal gelebt hat? Nein. Ja, ich kenne all die Geschichten. Weißt du, ich wollte mal ein ganz großer Ritter werden. Ich auch. Und ich wette mit dir, dass du es eines Tages schaffst. Kevin ist inzwischen zum Schloss von König Gregor zurückgekehrt. Kevin! Das ist jetzt schon das dritte Mal in dieser Woche, dass ich dich suchen muss. Entschuldigung, Sir Tuxford. Ich musste nur bei den Gummi... Ich wollte sagen, ich habe vergessen, wie spät es ist. Was soll nur aus dir werden? Ich dachte, du hättest die Absicht, ein Ritter zu werden. Das will ich immer noch. Mehr als alles auf der Welt. Dann solltest du wissen, dass für einen Ritter seine Pflicht an erster Stelle steht. Entweder lernst du das, oder du wirst nie zum Ritter geschlagen werden. Passt gut auf Thornton auf. Wir dürfen nicht noch mehr Löcher reinmachen. Chami, wenn du die Gummibären gefunden hast, würdest du ihnen bitte das von uns geben? Sicher. Was ist es denn? Mit diesem Brief wollen wir sie daran erinnern, dass wir noch hier sind. Als sie damals weggesegelt sind, sind einige Gummibären hier geblieben, um auf die Städte aufzupassen. Aber es ist jetzt schon so lange her. Wir möchten, dass sie zurückkommen. Da fällt mir was Besseres ein. Ich werde euch alle mitnehmen. Ich meine, wir könnten mitkommen. Ist denn das möglich? Warum nicht? Das ist ja nicht auszudenken. Wir werden jetzt endlich unsere Gummibärverwandten sehen. Und die vielen Partys, die es dann gibt. Und das viele Essen, das es dann gibt. Und da drüben werde ich zum Ritter geschlagen. Zum richtigen Ritter. Zum richtigen Ritter. Chami macht sein Schiff wieder startklar. Ich sehe gerade, die Seile sind ziemlich durchgescheuert. Wir brauchen unbedingt neue. Das übernehme ich, Chami. Einverstanden, Mr. Cubby. Beeile dich. Ei, Captain. Zurück im Schloss. Es ist immer wieder dasselbe, Kalla. Jedes Mal, wenn ich die Gummibären besuche, gerate ich in irgendwelche Schwierigkeiten. Oh, Kevin, hör auf, dich selber zu bemitleiden. Das wird dir noch leid tun. Das würdest du nie wagen. Vergiss nicht, ich bin eine Prinzessin. Oh Mann, ich habe euch beide schon im ganzen Schloss gesucht. Cubby, was willst du denn von uns? Ich brauche unbedingt ein Seil für Chamis Luftschiff. Weißt du, was nämlich ist? Wir werden alle mit ihm fliegen. Über den Ozean? Aha. Endlich werden wir mit den großen Gummibären zusammentreffen. Ihr wollt weg? Und wann kommt ihr denn wieder zurück? Nie mehr. Dann werden wir euch also nie wiedersehen. Ich muss sofort mit Sani sprechen. Cubby, du bist doch mein bester Freund. Wie kannst du einfach so weggehen? Kevin, kannst du denn nicht sehen, dass es für mich die einzige Möglichkeit ist, ein wirklicher Ritter zu werden? Es ist für mich sehr wichtig. Aber Cubby, wie kannst du... Denkst du denn nicht... Ach, komm schon, wir holen dein Seil. Der Tunnel ist genau um die Ecke. Warte hier, ich mach den Deckel auf. Und da wird Kevin entdeckt. Sieh mal an, was machst du denn hier? Kevin, ich tu's nicht gern, aber weil du deinen Posten verlassen und königliches Gut gestohlen hast... Das habe ich doch gar nicht getan, Sir Tuxford. Degradiere ich dich hier mit Kraft meines Amtes zur einfachen Küchenhilfe. Mein lieber Junge, ein Dieb kann auf Dunwin nie und nimmer ein Ritter werden. Niemals. Es tut mir leid, dass du durch mich da reingeraten bist. Ja, aber bestimmt nicht so leid wie mir. Jetzt kannst du ein Ritter werden, aber ich nicht. Kevin, mehr als mich entschuldigen kann ich nicht. Ich weiß, Cubby, aber du solltest jetzt lieber gehen. Wir fahren morgen ganz früh. Komm, sag auf Wiedersehen, ne? Am nächsten Morgen. Auf Wiedersehen, Waschbecken. Auf Wiedersehen, du liebes Schneidebrett. Auf Wiedersehen. Um Himmels Willen, Rakigami, was machst du denn da? Wenn wieder Gummibären hierher kommen, dann sollen sie nicht glauben, dass wir nicht alles in Ordnung hier gehalten haben. Aber Graffi, so ein Unsinn. In ein paar Stunden sind wir schon... Das ist mir egal. Das ist meine Arbeit und ich gehe nicht, bevor ich sie nicht fertig habe. Da fällt mir gerade ein, es sollte sich doch jemand drum kümmern, dass die Wurzeln hier nicht überall wachsen. Ja, und wer wird sich denn jetzt um meine Gummibärstreicher kümmern? Und ich muss noch Kalla ihr Tuch wiederbringen, bevor wir abfahren. Einen Moment. Seid ihr euch eigentlich darüber im Klaren, was hier passiert? Wir wollen nämlich gar nicht weg. Was? Du hast recht, denn das ist schließlich mein Zuhause und ich will gar nicht wegfahren. Wollt ihr vielleicht jetzt alle kneifen? Ja, aber wie werden wir das Chummy beibringen? Das braucht ihr nicht. Weißt du, wir haben nämlich versprochen, hier aufzupassen, bis die Gummibären wieder zurückkommen. Ich weiß doch, dass eine sehr große Verantwortung auf euch lastet. Nicht so schnell! Ich will mitfahren. Aber nicht allein, mein Schatz. Das ist gemein! Ich habe sicher nicht das Recht, mich einzumischen, aber ich möchte trotzdem sagen, dass ich weiß, was in Cubby vorgeht. Woher willst du das wissen? Bei unseren Gummibären war ich der Jüngste, genau wie du hier. Ich war der Letzte. Nach mir kam kein Gummibär mehr. Die Zukunft war nicht rosig. Oh ja, das stimmt schon sicher. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Hast du dir auch wirklich überlegt, ob du mitgehen willst? Du weißt, dass du uns nie wiedersehen wirst. Ich will gehen, aber ich verspreche euch, ich werde wieder zurückkommen. Ich muss einfach ein Ritter werden. Oh, Kabi, das sieht dir ähnlich, mein Dickerchen. Aber du weißt, dass du mit unserem Segen gehst. Ich passe sehr gut auf ihn auf, als ob er mein eigener Bruder wäre. In der Nacht ist es dann soweit. Das Schiff wird an den Start gebracht. Kevin, die Gummibären werden bald über uns sein. Geh mit zum Turm, wir werden zum Abschied winken. Ich hab verschlafen, ich geh ins Gummibärtal, um mich zu verabschieden. Du hast aber Küchendienst, du wirst große Ärger bekommen. Das ist mir egal, ich muss ihnen auf Wiedersehen sagen. Kabi, wir müssen losfahren. Ich komme gleich. Kabi, ich wünschte, ich wüsste eine Zauberformel, mit der ich dir Glück wünschen könnte. Danke, aber ich werd's schon schaffen. Ich hab dich nie wirklich für unausstehlich gehalten. Aber ich dich. Halt die Ohren steif und verhunger nicht. Ich pass schon auf. Ich hab dir was für deinen Geburtstag gemacht. Wenn du es nicht magst, dann wirf es weg. Mach es erst später auf. Danke, dass du mir so viel beigebracht hast, Gruffy. Ach, lass. Da greift Ixorn an. Zum Angriff klar machen! Kabi, komm schnell rauf, los! Kabi, Schatz, vergiss uns nicht, hörst du? Ihr werdet mich sofort darauf bringen! Und die Ungeheuer schleudern Ixorn und das kleine Monster Todi auf das Schiff. Die Gummibären wehren sich nach Kräften, aber der böse Herzog ist stärker. Du bist gut dafür, dass du ein kleiner Gummibär bist. Aber nicht gut genug. Nun, wenn ein kleiner Gummibär dieses Ding lenken kann, dann kann es ja aber nicht so schwer sein. Sperrt die Gummibären ein! Einen Augenblick, euer Schwindlichkein. Schon zu spät dran. Oh nein. Hey, Gruffy! Kabi, hier bin ich! Hilfe! Hierher! Was soll das denn? Und mit einem Riesensatz landet Kevin am Ruder des Schiffes. Ich wusste, dass es leicht ist, dieses Ding zu steuern. Sehen Sie da, mein Hin- und Herflieger, da unten ist Schloss Dunwin. Da ist auch die Prinzessin. Oh, ich muss aber wirklich in letzter Zeit ein sehr braver Junge gewesen sein. Sehr braver Junge. Sei vorsichtig, Prinzessin! Kevin! Ah! an die Waffen! Ein fliegendes Monster hat unsere Prinzessin entführt! Ihr werdet noch etwas erleben, ihr aufständisches Gesindel! Ich möchte nicht, dass du den Helden spielst. Mach nur die Tür auf. Ei, ei, Sir. Der ungezogene Gummibär ist ausgebrochen. Komm hierher, Kabi! Die Ritter helfen dir! Gut gemacht, Sir Kabi! Ich will nicht, dass ich von einem kleinen Jungen und einem Bären besiegt werde! Jetzt mach, dass ihr von meinem Schiff runterkommt! Na, du Feigling! Komm sofort hierher! Dann musst du mich schon holen! Aber bevor Ixorn dazu kommt, schwingt sich Kevin an einem Tau durch die Luft und stößt den Bösewicht von Bord. Ich lasse dir den Vortritt. Es wird mir ein Vergnügen sein. Und der dumme Todi fliegt hinterher. Warte nur, bis die großen Gummibären davon erfahren. Willst du immer noch wegfahren? Warum denn nicht? Siehst du denn nicht, was gerade passiert ist? Du bist hier auch schon ein Held. Aber ich möchte doch ein Ritter werden. Und das kann ich doch hier nie. Wenn es so ist, ich werde dich sehr vermissen, Kabi. Viel Glück. Gute Reise, Kabi. Und direkt über dem Schlosshof springen Kevin und die Prinzessin ab. Carla! Carla! Carla, geht es dir gut? Mhm. Danke, Kevin. Du hast den Mut eines Löwen, mein Junge. Den hat er wirklich, Eure Majestät. Und hiermit gebe ich ihm seinen alten Rang zurück. Hurra! Da hinten ist er. Der Ozean. Schaffen wir es wirklich, darüber zu fliegen? Mit zwei Abenteurern, wie wir sind, da kann doch nichts schief gehen. Wir werden zusammen die herrlichsten Abenteuer erleben, Kabi, glaub mir. Lass uns erstmal die großen Gummibären finden. Sir, Kabi, auch Grubby. Hast du was, mein kleiner Schiffsjunge? Hm? Nein, ich hab nur Wind in die Augen bekommen. Tommy, ich kann doch nicht mit dir gehen. Naja, ich bin schon enttäuscht. Aber wenn ich solche Freunde hätte wie du, dann wäre ich auch nicht weggegangen. Pack deine Sachen, Kabi. Wiedersehen, Tommy. Guten Flug. Du hast das hier vergessen, Kabi. Bring es den großen Gummibären mit und erzähle ihnen von uns. Das werde ich. Ich verspreche es dir. Kabi ist also doch bei seinen Freunden geblieben. Sein großer Wunsch aber geht trotzdem in Erfüllung. Als Kronprinzessin des Königreichs Dunwin fordere ich dich, Kabigami, auf, niederzuknien. Du hast bewiesen, dass du hilfsbereit und tapfer bist. Hiermit schlage ich dich, Kabigami, zum unsichtbaren Ritter und geheimen Beschützer von Schloss Dunwin. Erhebe dich, Sir Kabi. Gruffy kommt nach Hause zurück. Aber oh Schreck, Seifenschaum quillt aus dem Eingang heraus. Oh, was ist denn da unten bloß los? Sind denn alle verrückt geworden? Wo seid ihr alle? Gray, Charlie! Das Zeug schmeckt furchtbar. Was hat das zu bedeuten, Tommy? Oh. Unsere Seifenmaschine ist kaputt gegangen. Von dem Farbstoff ist was reingefallen und hier spielt sie Donner, Donnerwetter nochmal. Wenn wir Seife machen, soll doch jemand auf das Ding aufpassen. Da hast du völlig recht, Gruffy. Jemand sollte auf das Ding aufpassen, während wir Seife machen. Fami! Das wird ganz bestimmt sehr schön. Man muss nur ganz vorsichtig damit umgehen, sonst geht's noch kaputt. Oh. Oh, warum steigen hinter euch lauter... Oh, die Maschine. Ich muss sofort nachsehen. Willst du vielleicht jedem Ungeheuer in Dreck mal zeigen, wo wir wohnen? So einen Saustall habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Es tut mir leid. Ich werde alles sauber machen. Ich verspreche es. Welcher? Genauso wie du versprochen hast, auf die Maschine aufzupassen. Nein, ich gebe euch mein Ehrenwort. Den Daumen gedrückt, mit den Augen geschielt, eine Kröte geküsst und dann stirb. Ich werde nicht eher Ruhe geben, bis ich diesen Saustall wieder aufgeräumt habe. Oh, wäre es vielleicht möglich, dass du ein bisschen schneller arbeitest, Kami? Langsam und stetig soll man das machen, dann gelingt es. Kann ich dir helfen, Tommy? Wenigstens etwas. Nein, Sunny, ich habe versprochen, es selbst zu machen. Mann. Tommy, die halbe Nacht ist schon rum. Willst du denn heute überhaupt nicht schlafen? Nicht, bis ich fertig bin. Sag mal ehrlich, glaubst du nicht, dass du dich ein wenig beeilen könntest? Ich beeile mich ja schon. Kannst du nicht zaubern, dass er schneller arbeiten kann, Sammy? Ja, zauber, dass er schneller macht. Oh nein, nein, nein. Zaubersprüche für Geschwindigkeitsveränderung sind gefährlich für Gummibären. Man kann die Reaktion nicht voraussagen. Nein, da muss er selbst mit fertig werden. Ich werde aber nie fertig sein. Ich bin nicht schnell genug. Schnell genug. Tommy! Sorry, dieser Staubsauger geht viel zu langsam. Kannst du ihn mir nicht mit einer Zauberformel beschleunigen? Das kann ich nicht genau sagen. Wenn du das nicht kannst, dann muss ich die ganze Nacht durchmachen. Oh, ich erinnere mich, eine gesehen zu haben. Der Spruch erscheint mir richtig. Setz den Staubsauger dorthin. Jetzt geh aus dem Weg. Stamaub! Samauger! Schnell! Es hat geklappt. Vielen Dank, Sammy. Ja. Mach's gut. Mal sehen, ob's geht. Vielleicht muss ich erst einschalten. Und wie es geht. Tammys Arme sind auf einmal so schnell wie ein Propeller. Na, wer sagt's denn? Auf die Plätze? Fertig! Und in 0, nichts hat Tammy den ganzen Seifenschaum aufgewischt und kippt das Zeug in den Bach. Ich arbeite langsam und stetig, langsam und stetig. Am nächsten Morgen im Wald. Was sollte das schon wieder heißen? Todwart! Du kannst doch nicht vergessen haben, wo du die Fallen aufgestellt hast. Die müssen hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Der dumme kleine Todi hat vergessen, sie irgendwo in die Karte hineinzutragen. Wie kann ich je eine Gefahr für Dunwin werden, wenn du meine Verteidigungspläne verlierst? Sag schon! Hier ist ihr Wasser, Igelein. Du sollst mich nicht Igelein nennen! Gemacht, Igelein. Sagt mir, wo ihr das Wasser hergeholt habt! Aus einem brodelnden Bach. Da ist lauter Seife drin, ihr Idioten! Seife? Ich möchte nur zu gerne wissen, wer mich vergiften will. Seht mal, woher das Seifenwasser kommt und gebt mir Bericht. Machen wir Igelein. Ihr sollt mich nicht Igelein nennen. Ja, Igelein. Und jetzt zu dir, Blassgesicht. Du suchst sofort weiter die anderen Fallen. Es fehlen noch genau 75 Stück. Ich wünsche dir viel Glück bei deiner Arbeit. Tammy bastelt weiter an seinem Buddelschiff. Eigentlich eine harmlose Sache. Na dann endlich. Jetzt geht's weiter. Aber noch immer wirkt der Geschwindigkeitszauber. Tammy rast wie ein Wirbelwind durch die Räume. Hilfe! Tammy, hilf mir! Was? Tammy? Oh nein, die Geschwindigkeitszauber. Halt durch, Tammy! Ich werde den Gegenspruch finden! Schnell! Der Gegenspruch! Ich hab ihn gefunden! Jetzt ist er weg. Mach die Tür zum Schnellzug auf, bevor das Haus einstürzt! Er ist drin! Halt! Und mit einem Knall fegt Tammy zum Eingang hinaus. Da ist er! Nein, da! Nein, da! Wenn wir ihn nur dazu bringen könnten, langsamer zu sein, dann könnte ich ihn vielleicht foppen. Vielleicht stoppen. Geh auf den See! Geh! Auf den See! Auf den See! Tammy saust in den See und endlich, das Wasser bremst ihn ab. Bin ich froh, dass das alles vorbei ist. Oh nein! Da sind auch schon die Ungeheuer. Wir haben kein Seifenwasser gefunden, also bringen wir Gummibären. Ja, ja, ja. Sie sind schon zu weit weg. Jetzt könnte ich doch noch etwas mehr Schwung brauchen. Los geht's! Komisches Geräusch. Noch ein Gummibär. Schnapp ihn, schnapp ihn. Ich hab ihn gleich. Von wegen. Die Ungeheuer werfen mit Felsbrocken, aber sie sind viel zu langsam für unseren Tammy. Du hast schon wieder nicht getroffen, Dickerchen. Und vor lauter Wut und Verwirrung haut das Ungeheuer sich selbst einen Riesenstein auf den Kopf. Ickthorn versucht, unseren Tammy zu greifen. Aber da hat er sich verrechnet. Hoffentlich stehst du gut, Igelein. So eine dumme Frage, aber nenn mich nicht Da fliegt der Bösewicht auch schon durch die Luft und kracht in einen Baum. Ich werde das aufräumen, bevor ich irgendwas anderes tue. Das schwöre ich, auch wenn ich nicht mehr so schnell wie vorher bin. Oh nein, nein, nein, nein, wir helfen dir selbstverständlich mit. Dann kannst du wenigstens langsam arbeiten. Du kannst also ruhig langsam sein. Oh ja. Sammy ist mal wieder sehr beschäftigt. Ach du meine Güte. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, bis zum Einbruch der Nacht diesen Gummibärkalender zu schreiben. Ach du meine Güte. Das war wohl ein Luftzug. Ein Luftzug? Ein Ungeheuer hat den Eingang entdeckt und angelt sogleich nach Beute. Das ist aber ein sehr großes Kaninchenloch. Da hole ich mir doch gleich ein Kaninchen. Hilfe! Was sollen wir jetzt tun? Ich mache ihn fertig. Du wirst mir das aber nicht schaffen, Kabi. Wir müssen an seine Hand ziehen, damit er versucht, sie wieder rauszuziehen. Jeder nimmt sich einen Finger. Das ist aber ein großes Kaninchen. So ist gut. Und loslassen. Durch den eigenen Schwung knallt das Viech auf den Boden. Wo ist das Loch geblieben? Nächstes Mal gehe ich auf Mäusejagd. Kleine Mäuse. Oh, das war aber knapp. Und hopp. Aber was ich gerne wissen möchte, ist, wer den Deckel offen gelassen hat. Ich glaube, ich war. Wie konnte das nur passieren? Ich hatte es eilig. Deshalb hättest du doch besser aufpassen müssen. Das nächste, was sie machen wird, ist, dass sie unser Geheimrezept an wildfremde Leute weitergibt. Oh nein. Was soll das heißen? Oh nein. Mein Saft. Als mein Gürtel riss, da habe ich den Saft abgesetzt und dort das vergessen. Das darf doch nicht wahr sein, Sunny. Wie kannst du nur so gedankenlos sein? Es tut mir so leid. Ich werde ihn holen. Ich weiß genau, wo er ist. Da, nimm den mit. Wenn du deinen noch nicht gefunden hast, kann der dir helfen. Danke, Graffi. Du brauchst nicht Danke zu sagen. Geh nur. Und Sunny macht sich auf den Weg. Da plötzlich... Mama! Ein junger Felsendrache. Er ist wahrscheinlich aus dem Nest gefallen. Er ruft nach seiner Mama. Ich will lieber verschwinden. Mama! Aber was ist, wenn deine Mutter nicht zurückkommt? Ich kann doch ein Baby nicht alleine lassen. Das könnte ich nicht verantworten. Und ich würde mein ganzes Leben keine Ruhe mehr finden. Hey, Baby, wollen wir Freunde sein? Mama! Ich tue dir doch nichts, Kleiner. Schau her. Siehst du das? Kannst du die schöne Flasche sehen? Nein, geh zurück! Der kleine Drache hat einen schrecklichen Schluck auf. Und jedes Mal steigt eine große Luftblase aus seinem kleinen Drachenmaul. Siehst du? Das ist nicht so gefährlich, wie mit dem Feuer zu spielen. Aber vielleicht auch nicht. Damit du keine Blasen mehr machst, werden wir dich zuerst von deinem Schluck auf befreien müssen. Du musst ganz einfach deinen Atem anhalten. Etwa so. Naja, wir müssen eben einfach weiter üben. Der böse Ixon heckt inzwischen wieder finstere Pläne aus. 18 Uhr, König Gregor. Eines Tages werde ich im Besitz einer Superwaffe sein. Und dann werde ich dich damit zermalmen. Hast du gehört? Zermalmen! Da kommt auf einmal eine Luftblase des kleinen Drachen angeflogen. Was macht denn das hier bei uns? Schweben, mein gestrenger Herzog. Das kann ich sehen, du Spatzenhirn. Sieh zu, dass es wieder verschwindet. Schon geschehen, Herr, über Krach und Lärm. Toady schießt seine Schleuder ab und mit einem Mordskrach explodiert die Luftblase. Großartig! Das war ausgezeichnet! Sie ist von da drüben gekommen! Kommt schon, ihr faulen Schlafsäcke! Wo gehen wir denn hin, eure Plötzlichkeit? Ich will meine Superwaffe finden! Immer noch leidet der kleine Drache unter seinem Schluck auf. Schade, das hat auch nicht geklappt. Ich werde Zami um Hilfe bitten müssen. Es ist besser, wenn du hier draußen wartest, okay? Aber es ist noch besser, wenn du ein bisschen weiter weggehst. Setz dich dahin. Aber geh nicht weg, ich bin bald wieder da. Sunny hätte den Kleinen besser nicht allein gelassen, denn schon hat Ixon ihn entdeckt. Da vorne ist er. Männer, mein Schlüssel zum Schloss Dunwin! Holen wir ihn uns! Sofort ist der kleine Drache verschnürt wie ein Paket und Ixon schleppt ihn auf seine Burg. So, nur noch zwei Zeilen und ich bin mit meiner Arbeit fertig. Ohne einen einzigen Fehler. Sunny, ich brauche deine Hilfe! Oh, nein. Oh. Es tut mir leid, dass du in Schwierigkeiten bist, aber ich bin jetzt selber in Schwierigkeiten. Und das habe ich deiner Vergesslichkeit zu verdanken. Aber Sammy, ich habe das... Auf Wiedersehen und mach die Tür von außen zu. Oh, Tag, Sunny. Brauchst du Hilfe? Ja, komm bitte mit. Oh, gerne. Hoffe ich. Und Sunny erklärt Tammy in aller Eile, was es mit dem kleinen Drachen auf sich hat. Und wenn er einen Schluck auf hat, dann kommen Luftblasen heraus und die explodieren. Wenn ich Radieschen esse. Er ist weg. Das ist aber komisch. Dein Luftblasendrache hinterlässt die gleichen Spuren wie ein Ungeheuer. Oh nein, die Ungeheuer haben den Drachen mitgenommen. Komm schnell. Es wird auch allerhöchste Zeit, denn schon startet der böse Ickthorn den Angriff. Eine Luftblase nach der anderen fliegt hinüber zum Schloss von König Gregor. Perfekt! Gut so! Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der rübergeht und die Luftblasen zum Platzen bringt, wenn sie drüben ankommen. Danke, dass du freiwillig gehst. Selbstverständlich, Euer Überredlichkeit. Freiwillig, ganz freiwillig. Also, dann sehen wir uns die Luftblasen an. Wieder schießt das Ungeheuer seine Schleuder ab und die Blase zerplatzt wie eine Granate. Na, was sagst du zu meinen Luftblasen, Gregor? Ah! Das macht Spaß. Unsere beiden Gummibären sind jetzt in der Burg angekommen. Komm mit, Tommy, jetzt können wir den Drachen befreien. Halt! Fangt mir diesen hinterhältigen Bären! Und was machen wir jetzt? Das weiß ich nicht. Oh, ich wünschte so sehr, ich wäre deine Mama, kleiner Drache. Ich hab's. Na los, komm mit, Tammy. Und die beiden springen so schnell es geht zum großen Drachenberg. Ganz hoch oben haben die Drachen ihr Nest. Ich weiß nicht, Sunny, das ist aber sehr steil. Wir müssen es aber machen, Tammy, wir müssen einfach. Und die Kletterei geht los. Inzwischen greift Ickthorn weiter an. Einfach großartig, wir brauchen nur noch ein paar Luftblasen, Jungs. Gelungen, einfach gelungen. Sunny und Tammy haben endlich das Drachennest erreicht. Keine Mama da. Sie wird wahrscheinlich ihr Kind suchen. Und was ist das dann? Ja, da ist die Drachenmutter. Zischend und pfeifend kommt das gewaltige rote Ungetüm angeflogen. Spring, Tammy! Jetzt haben Ickthorn und seine Ungeheuer nichts mehr zu lachen. Feuerspeiend stürzt sich die wütende Drachenmutter auf die Bösewichte. Die können gerade noch mit heiler Haut entkommen. So ein Mist! Schon wieder sind meine Pläne zunichte gemacht! Ja, das sind sie wirklich. Drachenkind und Drachenmutter sind wieder vereint. Ich bin vielleicht froh, dass das vorbei ist. Aber Sunny, wie siehst du denn aus? Komm, wir bringen dich nach Hause. Sag mal, was ist denn an dem, was Tammy erzählt hat, dran mit den Luftblasen und dem Drachen? Das ist eine lange Geschichte. Sieh mal da! Welcher Idiot hat wieder mal die Tür offen gelassen? Weißt du, wenn man es eilig hat, dann kann man sehr schnell mal etwas vergessen. Stimmt's, Graffi?